Kundgabe 1147. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.10.1939. Ruf aus der Höhe. Ihr vernehmet den Ruf aus der Höhe, und es wird euch dadurch ein Gnadenmaß zuteil, das euch unsagbaren geistigen Erfolg sichert, so ihr des göttlichen Wortes achtet und das Empfangene in euren Herzen bewegt. Doch müsset ihr nun auch dazu beitragen, dass dieses Wort verbreitet wird. Und es darf euch kein Hindernis abschrecken, es dort zu verkünden, wo die Seelen in geistiger Not sind. Und daher habe ich es euch zur Aufgabe gemacht, zu wirken unentwegt. Ihr sollt nur dieses Ziel verfolgen, dass meine Lehre Eingang findet unter den Menschen. Ihr sollt ohne Bedenken tätig sein nach meinem Willen, indem ihr das Wirken für mich allem anderen voransetzet. Denn was ich euch gebe, ist außergewöhnlich. Und so muss auch eure Einsatzbereitschaft außergewöhnlich sein. Das heißt, ihr müsstet mir dienen mit aller Hingabe und dürfet nicht Grenzen setzen nach eurem Gutdünken. Die Kraft werde ich euch geben jederzeit. Und also gebet mir euren ganzen Willen und ihr bezeuget mir gleichzeitig eure Liebe zu mir und zu meinen Geschöpfen, denen ihr Hilfe bringt in seelischer Not. Und so betrachtet das Wirken für mich als wichtigste und bedeutungsvollste Erdenaufgabe und leget der irdischen Tätigkeit nicht allzu viel Wert bei, so ich euch diese Aufgabe stelle, die weit nötiger und dringlicher ist, denn sie soll doch Ewigkeitserfolg zeitigen. Irdische Tätigkeit nützet nur dem Leib, die geistige Fürsorge aber der Seele und ist so nach unvergänglich und bei weitem nötiger für diese. Und so will ich, dass sich meine Kinder von mir lenken lassen, dass sie mir willig dienen und immer nur ausführen, was ihnen meine Liebe gebietet. Denn es hat nur das bleibenden Wert, was sich auf das geistige Leben bezieht. Und so ich euch benötige, dürfet ihr mir nicht widerstehen, sondern müsstet euch mit vollem Willen einfügen und der Welt Kunde zugehen lassen von meiner sichtbaren Willensäußerung. Denn diesen euren Willen brauche ich, so ich den vielen Irrenden beistehen und ihnen Hilfe senden will. Ihr müsstet immer wissen, dass ihr nur die Ausführenden meines Willens seid, so euer Wille nicht sich bewusst diesem widersetzet. Und darum gehorchet der Stimme in eurem Herzen, die es euch deutlich verkünden wird, so ihr mir dienen sollt. Amen.